Kind, lass mich erzählen, lass mich dir erzählen. Du könntest dir deinen Weg erwählen. Verrate mir, würdest du mich verschmähen? Es ist der Stoff der Gedanken, der aus Fantasien entsteht. Manche lassen sich beschenken, und andere fürchtet sich und geht. Manch einer beschreibt die Welt der Pflanze, oder was Menschen einmal machten. Viele Geschichten landen in Ranzen, und es gab Menschen, die nur über mich lachten, die einen erzählen, sie verstehen, die so manchen das Herz erwärmen. Doch ich erzähle dir von mir, und dass es wahr ist, versprich ich lass mich erzählen eine Geschichte von mir. Lass mich erzählen, sie handelt von dir, wie ich dir einmal die Zunge abschneide und dir dann zweimal die Arme ausreiße. We'd like to party, we'd like to. Es sind die Schmerzen, die ich entbehre. Es sind die Herzen, die ich herbeiziehe. Ich möchte all eure Herzen, ich will eure Schmerzen. Ihr wisst, dass ich so bin. Ich bin kein Kind, ich bin kein Kind. Lass mich erzählen.